Für Sie einfach nur Mareike, Herr Kommissaranwärter Spuckhöfel. Hä? Ja, so weit sind wir leider nicht gekommen, Kriminalassistentin Busse. Ach. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ja, wir sehen uns zum letzten Mal. Heute, am 11. Mai, genannt Mamertus. Was? Der erste Tag der Eisheiligen, wie Sie sicherlich wissen. Wie symbolisch. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Kommissar Witkowski Sie sofort sprechen möchte. Benannt übrigens nach Mamertus, Bischof von Vienne im 5. Jahrhundert nach Christus. Aha. Ist Ihnen bewusst, Frau Kollegin, dass die kalte Sophie den vier Eismännern Mamertus, Pankratius, Servatius und Bonifatius erst nachträglich beigefügt wurde? Ah, sowas wie eine Quotenheilige. Genau. Gehen Sie mit mir noch ein letztes Mal in die Polizeikantine? Nein. Wie? Hat geschlossen. Überall im Gebäude rennen Menschen mit Geigerzählern rum. Frau Busse, Scherze macht man am 1. April, aber nicht am ersten Tag der Eisheiligen. Alles Gute. Und nehmen Sie sich in Acht vor böser Strahlung. Kollegen, es ist soweit. Der Alte geht in Rente. Kommissar, Ehrenmitglied des VfL Osnabrück, Trainer der Jugendmannschaft. Bleibende Verdienste. Aus so manchen lahmen Kickern habe ich gewandte Dribbler gemacht. Und echte Teamspieler. Hier bin ich, Herr Kommissar Witkowski. Ja. Bockhöfel. Ja. Ein Blick auf den Wandkalender könnte man sentimental werden. Och. Sehen Sie das eingekreiste Datum? 15. Mai 2022. Hm. Kalte Sophie, der letzte Tag der Eisheiligen. Allerdings erst in 3 Jahren. Das ist der Tag meiner Pensionierung. Ah. Ja, Abschied liegt in der Luft. Warum ist die Polizeikantine geschlossen? Und warum laufen überall Männer in weißen Schutzanzügen herum? Ja, ist eine Sicherheitsübung. Irgendwas, Strahlenschutz. Los, ab zu Omas Imbiss. Einmal frische Luft schnappen. Wir haben nämlich was zu besprechen. Kalte Sophie. Hörspiel von Jan Decker. Roxandra, 2 Kaffee. Kommt gleich. Sie hat mich angestrahlt. Wer? Roxandra. Das wird mein Glückstag. Oh, träum weiter. Was auch immer jetzt kommt. Ich habe mein 2. Ausbildungsjahr in wenigen Stunden beendet. Und dann bin ich weg. Bockhöfel, Ihr alter Schäfikowski braucht Sie aber. Jetzt. Für eine spezielle Vernehmung. Ach, Sie brauchen mich. Ja. Hören Sie zu. Bei uns hier im Osnabrücker Hafen gibt es doch diesen Schrottplatz. Felsenschneider und Söhne. Ja. Ja. Da wurde gestern Abend ein Wertstoffsammler aufgegriffen. Erhöhte Strahlenbelastung. Echt? Ja. Roxandra, wo bleibt denn der Kaffee? Nur mal langsam. Nicht mit den Eiwaschen. Ja, Ihnen kann nichts passieren, wenn Sie sich nicht unmittelbar der Strahlenquelle aussetzen. Aber Mensch, Bockhöfel, ich brauche Sie. Der Mann sitzt bereits im Vernehmungsraum. Vielleicht hat er sich ja inzwischen ausgekotzt. Und wenn nicht, werde ich ihn schnell dazu bringen. Genau. Also, der Mann heißt Uwe Leixenring. Ja. 1990 von Chemnitz, vormals Karl-Marx-Stadt, nach Osnabrück gezogen. Mhm. Nicht aktenkundig. Was liegt gegen ihn eigentlich vor? Briefen Sie mich. Der Mann leidet unter einer Strahlenkrankheit. Er hat irgendwo kürzlich eine Dosis von mehr als 50 Millisievert abbekommen. Ja und? Wertstoffsammler bricht den Schrottplatz ein und kotzt seitdem. Was ist der Punkt? Er sagt, er sei unter dem Schrott auf etwas Ungewöhnliches gestoßen. Etwa Brennstäbe? Ihr Job. Jedenfalls, keine Kinder. Seine Frau ist Serbin. Serviert gegenüber von uns bei Omas Imbiss die Pommes. Roxandra. Sie sind im Bild? Na, dann quetschen Sie den Mann mal richtig aus. Halt! Was denn? Sie haben sich doch bestimmt schon schlau gemacht, wie so eine Strahlenkrankheit genau abläuft. Ja, klar. Sie verstehen den Ernst der Lage nicht, Herr Leixen. Wenn Sie uns nicht zur Quelle Ihrer Verstrahlung führen, wird man den gesamten Schrottplatz einmal umgraben. Und man wird Ihnen eine saftige Rechnung dafür aufbrummen. Denn vielleicht haben Sie sich Ihren Strahlenunfall beim Sommerurlaub in Nordkorea zugezogen. Vielleicht ein nuklear verseuchtes Paar Essstäbchen von dort? Ich bin Wertstoffsammler. Ich wollte auf dem Schrottplatz von Felsenschneider und Söhne Kupfer sammeln. Waren Sie in der DDR in der Nukleartechnik tätig? Nee, ich war Dispatcher. Was? Leitender Angestellter im VEB Elastikminer in Zöllenroder. In der Dessous-Fabrik. Später dann Dessous-Händler in Chemnitz. Na, wenn... Entschuldigung, es lief aber nicht. Ein Sexshop, vermute ich. Herr Kommissar, bitte lassen Sie mich gehen. Merken Sie nicht, wie hundeelend mir ist. Also Brennstäbe auf dem Schrottplatz. Und die haben Sie sich genauer angeschaut. Nee, da waren keine Brennstäbe. Ich bin plötzlich zusammengebrochen über einer alten Waschmaschine, die ich... Das ist Diebstahl, Herr Leixenring. Was wird Roxandra wohl dazu sagen? Roxandra? Ja. Was ist mit ihr? Sagen Sie mir, auf was genau Sie bei Ihrer Hamstertour gestoßen sind. Dann können Sie gehen. Frau Busse? Ja? Wo sind die Menschen mit den Geigerzählern auf einmal? Es wurde keine Kontamination im Polizeipräsidium gefunden. Übrigens auch auf dem Schrottplatz nicht. Merkwürdig. Dieser Notizblock hier, der in seiner Jackentasche steckte, ist ganz leicht radioaktiv verseucht. Wollen Sie ihn haben? Nein, lesen Sie vor. Seine Aufzeichnungen sind gerade mal 10 Tage alt. 1.5.23 Uhr. R-Punkt steht vor dem Firmentor von Felsenschneider und Söhne. Sie trägt ihr kurzes rotes Kleid, raucht hastig, geht nervös auf und ab. 23.15 Uhr. Niemand außer R-Punkt zu sehen. Was schließt unser Hobby-Schriftsteller daraus? Herr Leixenring ist ein Kind des analogen Zeitalters. Er nimmt seine Memos noch mit Stift und Papier auf. Und er scheint seiner Frau nicht besonders zu vertrauen, denn wer sonst ist diese R-Punkt? Kein Wunder. Kennen Sie Roxandra nicht? Omas Imbiss ist Witkowskis und ihr Revier. Meine Philosophie als Coach. Du musst jedem im Team seinen Platz geben. Ein Freigeist wie Spockhövel zum Beispiel, nebenbei Krimischriftsteller, musst du ausreichend Spielräume lassen. Natürlich nur so lange, bis er die Bälle nicht ganz alleine versenken will. Und Kriminalassistentin Busse musst du auch mal aus der Deckung lösen. Ja, Mensch, Kollegen, wir können jetzt auch Frauenfußball. Jo! Stör ich? Frau Busse, Sie haben mir von diesem Notizblock erzählt. Ja. Was könnte da gelaufen sein mit diesem Leixenring und seiner Roxandra? Prostitution, ein eifersüchtiger Ehemann. Sie bot sich auf der Straße an, ach, er spioniert ihr nach. Roxandra, an der frischen Luft auf Freier warten? Nee. Frau Busse, übernehmen Sie mal morgen den verstrahlten Wertstoffsammler. Hm. Warum beschattet der seine Ehefrau? Was hat diese zu verbergen? Und ich werde die holde Dame selbst beehren. Na, da wird einer aber richtig neidisch sein. Frau Busse? Hm? Schreibt Spockhövel eigentlich einen neuen Kriminalroman? Der letzte soll ja richtig gefloppt sein. Musik. Polizeipräsidium Osnabrück. Nacht. Kamerafahrt durch dunkle Büros auf eine einsame Lichtquelle zu. Isabella sitzt an ihrem Schreibtisch und studiert Els Notizblock. Sie nimmt ein leeres Blatt Papier. Schwenk auf das Blatt. Isabella malt gedankenverloren ein Herz darauf und mitten ins Herz den Buchstaben R. Eine Schlagzeile in der Zeitung neben dem Blatt. Liebe gibt ihrem Leben ein neues Gesicht. Darunter Atomkraftwerk Sellafield. 30 Kilogramm Plutonium verschwunden. Raymond atmete auf. Bald würde er Osnabrück hinter sich gelassen haben. Aber diesen Fall wollte er seine Kollegin, der blonden Wiebke, noch wegschnappen. Schließlich ging es um Radomila, die heißblütige Serbin. Kellnerin im Orient-Imbiss, die ihm mit einem bezaubernden Lächeln gerade eine Tasse Kaffee servierte. Sollte sie eine eiskalte Killerin sein? Niemals. Vielleicht Raymond wusste nur eins. Es galt, sie zu überführen oder zu entlasten und dabei zu erobern. Nacht. L. sitzt im Auto, beobachtet, notiert in seinen Block. Els Stimme aus dem Off. 2.05.0:30 Uhr. Ein Wagen hält vor dem Firmentor von Felsenschneider und Söhne. Es ist das Auto von H. R. steigt ein. Ich rufe sie an. Sie sagt, sie müsse in Omos Imbiss die ganze Nacht Inventur machen. Warum lügt sie mich an? Regie, während L. spricht, sehen wir aus seiner Perspektive R. im Auto mit Handy, an H. geschmiegt. Oh, diese Idioten haben mein Leben zerstört. Mein Körper wird von der nuklearen Scheiße einfach aufgefressen und euer Dank ist eine Nacht im Polizeiarrest. Welche Idioten? Wen meinen Sie? Ach, was kapieren Sie schon? Herr Leixenring. Ja. Wer ist H.? Woher haben Sie den Namen? Das ist ja kein Name. Nur die Abkürzung für einen Namen. Für welchen? Reden Sie. Kriegt ihr jetzt das große Muffensausen? Ja, klar. Nach Fukushima. Was? Dass ich nicht lache. Wenn Sie wüssten, wo überall Brennstäbe herumliegen. Bis 22 gehen alle deutschen AKWs vom Netz. Ja, und wo kommen dann die ganzen Dinger hin, hä? Brennstäbe? In Osnabrück? Warum haben Sie Ihre Frau beschattet? Was hat Roxandra vor Ihnen verheimlicht? Und warum verschweigen Sie uns, dass Sie mit dem Schrottplatzeigentümer Dirk Felsenschneider seit ein paar Wochen eine Spedition namens Balkantransport betreiben? Das Handelsregister lügt nicht. Hm? Meine Frau hat eine Affäre. Mit Felsenschneider? Wer ist dann H? Und warum sind Sie heimlich als Wertstoffsammler auf dem Schrottplatz Ihres Speditionskumpels unterwegs und werden dort verstrahlt? Das passt doch alles nicht zusammen. Gehen Sie zu Omas Imbiss. Fragen Sie nach Roxandra, meiner Frau. Ich fühle mich schwach. Sie soll mich abholen, bitte. Ravi Vuk immer, welke Sube, welke Glas. Bitte? Wolfshunger lässt Wolfszähne wachsen. Oh. Die zweite Portion Pommes. Ja, ich weiß. Guten Appetit. Danke dir. Roxandra, kannst du noch mal eine Sekunde bleiben? Passt etwas nicht mit der Currywurst, Herr Witkowski? Nein, nee, glänzend wie immer. Nee, du, ich mach mir Sorgen, Roxandra. Dein Mann geht's nicht gut. Ich weiß. Es ist schrecklich. Wer macht so etwas nur, Herr Kommissar? Was denn, Roxandra? Wer macht was? Irgendetwas Radioaktives auf einem Schrottplatz ablegen. Das ist doch kein normaler Müll. Nein, aber hat dein Mann da sowas gefunden? Oder vielleicht sogar gesucht? Er sagt nichts. Schleicht sich zum Klauen auf den Schrottplatz von Herrn Felsenschneider und schweigt. Weißt du, wir müssen wissen, wo er sich den Strahlencocktail geholt hat. Ein Bier, Herr Kommissar? Spockhöfel, sehen Sie nur. Pankratius, Regen und Sturm. Und da draußen gehen Roxandra und Uwe Leixenring Hand in Hand über den Parkplatz. Ja. Unter einem Regenschirm. Manchmal wünsche ich mir auch einen starken Mann an meiner Seite. Wer weiß, wie lange die Welt da draußen noch existiert. Da hätten Sie Leixenring einfach erfolgreicher vernehmen müssen, Frau Busse. Wenn diese angeblichen Brennstäbe, auf die er auf dem Schrottplatz gestoßen sein will, dort noch herumliegen, dann gnade uns Gott. Stattdessen muss ich mir jetzt mit so einem Kotzbrocken das Büro teilen. Kinder, Neuigkeiten vom Straßenbauamt. Als man letzte Woche hier vor unserer Haustür die Glasfaserkabel verlegt hat, wurde verstrahltes Erdreich geborgen. Was? Wir sitzen hier auf radioaktivem Material? Ja, also die Dosen sind sehr schwach, knapp unter den Grenzwerten des Bundesamtes für Strahlenschutz. Aber auffällig, etwas in der Nähe brodelt hier. Ja? Hat Leixenring gesungen, womit er sich verstrahlt hat? Nee. Finden Sie mal diesen H-Punkt, von dem er in seinen Stalking-Notizen spricht. Genau. Okay. Und dieser Felsenschneider, der Schrottplatzbesitzer? Ist ein Kompagnon von Leixenring. Ihre Spedition heißt Balkantransport. Scheint aber nur auf dem Papier zu existieren. Das kann Leixenring auch schon bieten, als arbeitsloser Müllsammler. Naja, vielleicht Wissen aus der Zeit des Sozialismus? Bockhöfel, die Zeit des Bleistiftspitzens ist vorbei. Okay. Was ist das für eine Firma? Welche Rolle spielt Roxanders Mann dabei? Was hat er in der DDR genau gemacht? Und wo ist dieser Felsenschneider eigentlich? Nach Belgrad verreist. Mensch, jetzt aber Dalli, komm. Ihr versteht nicht, was sich hinter den Kulissen gerade zusammenbraut, wenn die Presse eins und eins zusammenzählt. Es verstrahlte Ossi auf dem Schrottplatz und verstrahlte Erde vor dem Polizeipräsidium. Ja, dann ist hier aber Bambule. Und jetzt noch was für die Ehrgeizigen unter euch. Gibt es in Osnabrück einen Typen, der bei den großen AKW-Protesten der 80er Jahre dabei war und aktenkundig wurde? Und der nun auf dem alten Teil sitzt und irgendwelchen Mist baut, irgendein krankes Zeichen setzen will? Ich mach das. Aber nur, wenn Spockhöfel nicht in meinem Büro bleibt. Wie? Ihr beide hört jetzt mal mit den Förmchen auf zu schmeißen. Nachmittag. Trübe Regenstimmung am Osnabrücker Hafen. Kamerafahrt durch den Flur des Polizeipräsidiums Osnabrück in Isabellas Büro. Raimundo nimmt seine Jacke vom Stuhl, wirft sie lässig über die Schulter, murmelt einen Abschiedsgruß und verschwindet. Der alte Pedro erscheint kurz im Türrahmen, winkt und geht ebenfalls. Isabella sitzt an ihrem Schreibtisch. Sie lächelt. Dann holt sie Els Notizblock aus der Schublade. Schwenkt auf das Blatt. Els Stimme aus dem Off. 2.5. 11 Uhr. R. und H. verlassen das Hotel. Schnitt. L. lauert mit seiner Kamera hinter einem Gebüsch. Er fotografiert, H. und R. steigen ins Auto. Zärtliche Umarmungen, ein langer Kuss. Sie brausen davon. Erneut Els Stimme aus dem Off. Kennzeichen OS-DF 135. Werde R. nachher fragen, ob ihr dieses Kennzeichen etwas sagt. Draußen vor dem Fenster ein tiefgrauer Osnabrücker Himmel. Und das Mitte Mai. Plötzlich war ihm alles klar. Was für ein Teufelsweib, diese Radomila. Natürlich, sie hatte sich das Zeug, mit dem sie ihren lästigen Gatten verstrahlt hatte, von diesem alten Kernkraftgegner besorgt. Den hatte Raymond aufgetrieben. Und er war jener H-Punkt, den alle suchten. Frau Busse? Ja? Ist Spockhöfel in Ihrem Büro? Yes, leider am Schreibtisch direkt neben mir. Für den Lärm hier kann ich nicht. Ich stehe an der Straße nach Westerkappel. Wir hören Sie, Herr Kommissar Witkowski. Bitte? Wir hören Sie. Klar und deutlich. Gut. Adriana Josic ist bei mir, die Schwester von der Roxandra. Ja? Mhm. Und die Gattin von dem kürzlich verstorbenen Komponisten Dragomir Josic. Ja? Ja? Man wollte seinen Leichnam nach Belgrad transportieren. An der Stadtgrenze wurde der Leichenwagen bei einer Routinekontrolle durchsucht. Mhm. Wisst ihr was? Beim Blick in den Sarg entdeckten die Kollegen von der Streife mitnichten den Herrn Josic, ja? Sondern zwei tote Kollegen vom Osnabrücker Zoll. Oh, das ist ja gruselig. Ja. Erwarten Sie etwa angenehme Dinge in einem Sarg? So, wir machen später mal große Aussprache, ja? Das war's. Tschüss, Gott. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Oh. Gott. Bis übermorgen, Frau Busse. Bis zur kalten Sophie müssen wir den Fall gelöst haben. Länger kann ich auf keinen Fall bleiben. Bisher haben wir nur einen Strahlenunfall, Eifersucht und eine vertauschte Leiche gegen zwei neue. Aber keinen Zusammenhang. Ich wundere mich, warum der Alte nicht schon längst die ganze Gegend umgraben lässt. Hallo? Ja? Bin ich hier richtig? Blutdrachen-MC? Der Rockerclub? Du bist hier falsch. Das ist der Motorradclub Blutdrachen-MC. Ich kenne keinen Rockerclub Blutdrachen-MC im Osnabrücker Hafen. Kriminalassistentin Mareike Busse. Ich habe eine Frage. 100 Meter von hier sitzen ihre größten Konkurrenten, die Fuzzis. Ein halbkrimineller Zusammenschluss von türkischen Türstehern. Wie hält man so viel Nähe aus? Wird das eine Fragestunde, kleine Assistentin? Andere Richtung, 100 Meter weiter, neben dem Schrottplatz von Felsenschneider und Söhne, der Puff Röschen, den Sie und Ihre Jungs kontrollieren. Und da vorne haben wir noch Omas Imbiss, wo Ihre Cousine Roxandra arbeitet. Und gleich dahinter das Polizeipräsidium. Ich könnte Ihnen jeden Tag zuwinken. Ah, eine Stadtführung, eh? Du hast das Wichtigste vergessen. Den Hafen. Ein Stichkanal, der hier endet. Mhm. Das heißt, man kommt an dieser Stelle einfach nicht mehr weiter. So als Schiff. eine friedliche Gegend. Ab und zu passiert ein Strahlenunfall. Aber das ist ja nur der Mann ihrer Cousine, ne? Was willst du? Stajelis mala assistentkinja. Ihnen etwas vorlesen? 2.5.13 Uhr. Ich stelle H. vor seinem Wohnhaus zur Rede. R. macht gerade die Mittagsschicht bei Omas Imbiss. H. völlig aufgebracht. Pass auf, was du da behauptest. Ich hetze dir Vlad auf den Hals. Ich? Na und? Sterben müssen wir sowieso bei dem Ding, das ihr dreht. Bei dem Ding, was ihr dreht. Vlad. So werden sie doch unter den Halbstarken genannt. Vladan Piade. Und? Wer schreibt so eine Scheiß? Wer ist H. Punkt? So, ich werde jetzt meine Freunde bei der Polizei anrufen und mich über das böse Mädchen Mareike beschweren. Wegen Ruhestörung und Belästigung. Ich zähle bis drei. Umdrehen. Gehen. Eins. Zwei. Warum hat Uwe Leixenring keine Angst vor Ihnen? Das ist doch komisch. Sterben müssen wir sowieso. Und warum kann der Schrotthändler Dirk Felsenschneider mit Ihnen drohen, obwohl er an Ihrer Cousine rumfummelt? Na? Hä? H. ist gleich Felsenschneider. Dann haben Sie Ihren H. ja. Glückwunsch. Und tschüss. Du bist neu hier? Dann melde dich bei Petra. Ja, die zeigt dir alles. Raimund Spockhöfel, Kriminalpolizei Osnabrück. Ach Gott. Warten Sie mal. Spreche ich mit Peter Helfer, dem Kopf dieser Kommune. Sie befinden sich hier auf Antiland. Hier gelten nicht die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Also machen Sie sich vom Acker. Gut. Ihre Kommune verteufelt Technologie und propagiert Rückkehr zur Scholle und zur Großfamilie. Braunes Bauernleben zwischen germanischen Ruhen und Schafen. Sagen Sie mir, wie passt das zu einem ehemaligen AKW-Gegner? Das passt, wenn man das falsche Leben der Mehrheit ablehnt. Ja. Sie nennen sich völkisch-anarchisch, haben aber nur ein Volk von 2 Dutzend rechten Ökosiedlern hinter sich und sich selbst als strammen Führer. Wie passt das zusammen? Sie durften genau eine Frage stellen, Herr Philosoph von der Osnabrücker Polizei. Und so, jetzt Abmarsch. Moment. Sie galten als der Kopf der militanten Proteste damals, 1984, gegen den Neubau des Kernkraftwerks Emsland in Lingen. Er hat ja nichts gebracht. Ging 88 ans Netz. Und jetzt gehört's zu unseren letzten wackeren AKW in Norddeutschland, die bis 2022 in Betrieb bleiben dürfen. Genau. Ihre Polizeiakte liest sich wie ein mehrbändiger Roman. Platzverweise, Festnahmen in Bruckdorf, Gorleben und Wackersdorf, diverse Strafprozesse gegen die Bundesrepublik Deutschland. Was wollen Sie? Die Antis sind ein eingetragener Verein. Was streben Sie eigentlich genau an? Also Ihre Ziele, Aktionen. Gemüseanbau. Ja? Selbstversorgung, dass alle Brüder und Schwestern hier glücklich miteinander leben. Ja, ohne Atomkraft. Haben Sie sich in der Nacht des 1.5. in der Nähe des Schrottplatzes von Felsenschneider und Söhnen in Osnabrück aufgehalten? In Begleitung einer gewissen Roxandra Leixenring? Das kann nicht sein, Bruder. Da feierten wir unser Maifest 2 Tage lang. Aha. Können Ihnen 23 Brüder und Schwestern hier bezeugen. Wollen Sie nicht beim nächsten Fest dabei sein? Am 15. Mai? An der kalten Sophie? Ja, wir feiern das Fest des Donar. Thor oder Donar, der Donnerer, ist einer unserer mächtigsten Götter. Haben Sie einen Tipp für mich? Wie konnte sich ein Mann namens Uwe Leixenring auf einem Schrottplatz in Osnabrück eine Überdosis radioaktiver Strahlung abholen? Kommt er aus dem Ostblock? DDR, Sowjetunion? Ja, ganz genau. Das sind oft Altlasten, Bruder. Die Leute tragen die Strahlung noch von früher mit sich rum, also so wie ich. Was meinen Sie, wie oft ich bei den Protesten damals mit Kernkraft in Berührung kam? Ne? Ja, hoffentlich nicht so oft. Ich brauche Sie nämlich vielleicht noch mal. Tschüss, Bruder. Spockhöfel, die Zeit rast uns davon. Wie lange kann uns Witkowski noch Ärger von oben vom Leib halten? Keine Sorge, bis übermorgen habe ich den Fall gelöst. So, jetzt hör mal zu hier, Frau Busse. Ja. Wenn Sie den Anführer des Blutdrachen-MC noch mal ebenso in der Mittagspause befragen, kann das leicht auch mal schiefgehen, ja? Ja. Beim nächsten Mal Spockhöfel mitnehmen und das Ganze vorher mit dem Chef absprechen. Ganz genau. Wie kamen Sie denn eigentlich auf den? Er wird in Leixenrings Notizen erwähnt. Hören Sie mal. H. völlig aufgebracht. Völlig aufgebracht. Pass auf, was du da behauptest. Ich hetze dir Vlad auf den Hals. Sterben müssen ich? Wir sowieso Na und? Bei dem Ding, das ihr dreht. Sterben müssen wir sowieso bei dem Ding, das ihr dreht. Hm? Ach, die Stelle kenne ich ja noch gar nicht. Geht das wieder los mit Ihrer Geheimniskrämerei? Ich hatte Sie doch gebeten, mir den ganzen Notizblock von Leixring auszuhändigen. Hä? Nee, hatten Sie nicht? Das war wahrscheinlich ein Selbstgespräch. Naja, gut, dann tue ich es eben jetzt. Alles, was Sie von diesen Notizen haben, liegt in einer halben Stunde bei mir auf dem Schreibtisch. Ach. Und, was hat Ihr Kamikaze-Ausflug gebracht? Ich habe H-Punkt ausfindig gemacht. Das Kennzeichen OSDF135, das Roxandras Mann in seinen Notizen erwähnt, ist auf Dirk Felsenschneider zugelassen. Wie, der Schrottplatz-Heini? Genau. Guck mal an, der mächtige MC-Vorsitzende mit Kontakten bis hoch in die serbische Regierung packt mal eben bei meiner Kriminalassistentin aus. Tja. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Moment, Leixenring sagt zu diesem H-Punkt, sterben müssen wir sowieso bei dem Ding, das ihr dreht. Mhm. Ja? Und das soll eine Affäre zwischen Felsenschneider und seiner Frau sein? Felsenschneider und Leixenring betreiben immerhin zusammen die Speditionsfirma Balkantransport. Die nur auf dem Papier existiert. Ich habe H-Punkt gefunden und vor wenigen Stunden ausgiebig befragt. Ach. Es ist der altgediente Kernkraftgegner Peter Helfer. Hä? Ja, heute Kopf einer völkisch-anarchischen Kommune im Osnabrücker Land. Sie nennen sich die Antis. Und der dreht ein Ding mit Roxandra? Sie wollen irgendein krudes Fest zu Ehren ihres Donnergottes feiern. Was? In 2 Tagen. An der kalten Sophie. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Boah, Raimund Spockhövels Gefühl. Ja, mein Gefühl, genau. Nein, Gefühle gibt es zwischen Felsenschneider und Roxandra. Ach, und zwar reichlich, ja. Das ist überhaupt nicht... So, dass Leixenring verschwinden muss. Ist doch ganz nein, logisch. Nein. Liegt auf der Hand. So, ist genug jetzt, ihr beiden. Ist genug. Erste Frage ist doch, war dieser Uwe Leixenring in der DDR mit irgendwelchen Kernkraftsachen betraut? Nee, ich habe in Berlin angefragt. Es war ein ganz normaler kleiner Stasi-Spitzel. Mhm. Kann also demnach sein, dass gar nichts ist. Ja. Er spioniert seiner Frau hinterher, weil er einfach immer schon Leute ausspioniert hat. Und stolpert dann auf dem Schrottplatz zufällig über ein paar Brennstäbe? Ja, das ist die zweite Frage. Die beiden toten Kollegen vom Zoll. Was steckt dahinter? Gibt es da einen Zusammenhang? Hat Leixenrings Verstrahlung irgendwas ins Rollen gebracht? Wie sind die Zöllner denn gestorben? Kopfschuss. Professionell. Mhm. Aber jetzt kommt's. Laut Obduktionsbericht von heute Mittag waren beide Leichen verstrahlt. Was? Aha. Wir wissen nur, dass die Zöllner seit Weihnachten vom Dienst suspendiert waren, weil sie im Verdacht standen, mit den Fuzzis zusammenzuarbeiten. Verstehe. Wofür braucht man denn Zöllner überhaupt? Um etwas ins Ausland zu transportieren. Ja, aber was? Die Firma Balkantransport. Doch wohl nicht Brennstäbe. Ich glaube, hier will niemanden nuklear verseuchen. Das sind Unfälle. Woher diese Arglosigkeit, Herr Kommissar Witkowski? Mhm. Die Forscher warnen seit Jahren, wie leicht der Bombenbau aus Nuklearbrennstäben ist. Und radioaktives Material verschwindet tagtäglich. Wir sollten die Clubhäuser dieser Rockheim-Osnabrücker Hafen auf den Kopf stellen. Und diese Anti-AKW-Kommune auch. Wie, alles an die große Glocke hängen? Ja. Nee. Am Ende dreht da noch einer durch. Kommt, geben wir uns noch genau 2 Tage bis zur kalten Sophie. Lässt man uns denn so lange machen? Nach 3 Strahlenopfern in Osnabrück, 2 davon tot? Ja. Ja, hat sich schon jemand bei uns gemeldet? Der Polizeidirektor vielleicht? Nee. Gut, dass wir Gründe haben. Also was tun? Noch einmal ganz hart ran an die beiden. Ja. Leixenring und Gattin. Gut. Ich selbst werde mir die Frau von diesem Komponisten zur Brust nehmen. Roxandras Schwester. Leixenrings Notizblock bitte auch in einer kompletten Abschrift auf meinem Schreibtisch. In 25 Minuten. Was? Das drehen Sie wohl völlig durch. Das ist doch wirklich die Höhe. Kollegen, ich weiß, einige von euch sagen... Damals bei den toten Zöllnern ist Witkowski zu weit gegangen. Er hätte das früher nach oben abgeben sollen. Aber manchmal gibt ihr einfach das Ergebnis recht. Leute, Noten für die Kür, King Eistänzer. Els Stimme aus dem Off. 2.5.15.30 Uhr. Serbisch-Orthodoxe Kirche, Stadtteil Eversburg. H. und R. steigen aus einem Transporter von Felsenschneider und Söhne. Regie: L. hat sich hinter einem Auto auf dem Parkplatz versteckt. Er beobachtet, kurze Umarmung, hastige Blicke in alle Richtungen. H. öffnet die Heckklappe. Ein Holzsarg ist zu sehen. Beide tragen ihn in das Gemeindehaus. Glockenläuten der Kirche. Schnitt: Isabella an ihrem Schreibtisch im Kommissariat. Zoom auf das Blatt vor ihr. Els Stimme aus dem Off. 17 Uhr. Ich komme am Kernkraftwerk Emsland an. Außenzaun. Betreten verboten. Was meint H. nur mit seinem Hinweis, man käme mit Hilfe von Urban dort rein? Da stand es also mächtig vor ihm. Das Kernkraftwerk Emsland. Strömender Regen, peitschender Westwind. Raymond, Nässe und Kälte trotzend in seinem modischen Trenchcoat, den Borsalino tief in die Stirn gezogen, grübelte. Wiebke hatte endlich Leixenrings Notizblock herausgerückt und Raymond so an diesen Ort geführt. Doch hier war nichts. Außer dem KKW auf der einen Straßenseite und einer Brennelemente-Fertigungsanlage auf der anderen. Hohe Zäune links und rechts, alle paar Meter Überwachungskameras. Was hatte das hier alles mit Peter Helfer und der schönen Serbin zu tun? Na gut, sagen Sie schon. Also, 2.5.0 Uhr 30. Ein Wagen hält vor dem Firmentor von Felsenschneider und Söhne. Es ist das Auto von H. R. steigt ein. Ihr Mann wusste von Ihrer Affäre mit Dirk Felsenschneider. Kurwa, Jedna! Selber! Was fällt Ihnen ein? Gegen Sie ist Ihr Cousin ja ein wahrer Gentleman. Sie sind also wegen Vlad da, sagen Sie es doch gleich. Und ohne meine Ehre oder die meines Mannes zu beschmutzen. Herr Felsenschneider hat mir geholfen, den Sarg für meinen Schwager zu besorgen. Einen in Serbien geschnitzten Sarg. Das war Dragomir sehr wichtig. Immerhin scheinen Sie mit dem Herrn vom Schrottplatz in einem Hotel übernachtet zu haben. Ja. Und wissen Sie, was wir gemacht haben? Erzählen Sie es mir. Wir haben Dragomirs Partitur auf das Innenfutter des Sargs gemalt. Seine jugoslawische Sinfonie. Das war sein letzter Wunsch. Sie haben diese Aufzeichnungen von meinem Mann, nicht wahr? Ja. Der dumme Junge. Kaka Mglubdečko. Was? Verschwinden Sie. Oder wollen Sie warten, bis wir öffnen? Nee. Nur schnüffeln, was? Das ist mein Beruf, Frau Leixenring. Auf Wiedersehen. Magonisi. Nee, oder? Sie waren ein Stasi-Spitzel. Ja. Und die feine Dame bei Ihnen hat sich meinen Notizblock geschnappt, als ich meine Jacke am Empfang ablegte. Ein Anfängerfehler meinerseits. Wer ist H. Punkt? In 36 Stunden ist die Geduld des Polizeidirektors aufgebraucht. Dann wird die Stadt nach radioaktivem Material umgekrempelt. Auf Ihre Kosten! Dirk Felsenschneider, der es heimlich mit meiner Frau treibt. Ich könnte ihn erwürgen, den Hurensohn. Deshalb also H. Punkt. Ein Deckname. Genial. Aber warum interessiert sich Felsenschneider für das Kernkraftwerk Emsland? Jetzt raus damit! Das ist ein anderer H. Und dieser zweite H. Heißt nicht zufällig Peter Helfer? Die hören mich ab. Ich habe hier das Ergebnis meiner Nachforschung schriftlich fixiert. Nehmen Sie. Was Sie damit machen, ist Ihre Sache. Also, Felsenschneider half Roxandra nur dabei, einen holzgeschnitzten Sarg aus Serbien für ihren Schwager zu besorgen. Dem eifersüchtigen Leixenring ging das schon zu weit. Und seine nicht vorhandene und doch ins Handelsregister eingetragene Speditionsfirma Balkantransport? Mit Leixenring als Kompagnon? Klingt nach einer Scheinfirma von Vlad. Mhm. Ja. Geben wir es an die Kollegen vom Zoll ab. Was deren Abgänge betrifft, die beiden toten Zöllner im serbischen Sarg, so glauben wir, den Täter zu kennen. Sie spielen sich ja heute die Pässe zu. Was ist da los? Ja, wir haben all unser Wissen auf einen Tisch gelegt, wie Sie es immer verlangen. Samt einer ganz neuen Notiz, die Herr Spockhöfe überraschenderweise mit mir teilen wollte. Von Leixenring. Quid pro quo, Frau Busse. Vlad hatte als letzter vor dessen Abtransport nach Serbien Zugang zu Dragomir Josics Leiche. Warum Vlad? Er ist Totenwäscher der serbisch-orthodoxen Gemeinde im Stadtteil Eversburg. Ach. Ein Ehrenamt, um das er sich, wenn man Leixenrings neuester Notiz glaubt, förmlich gerissen hat. Leixenring schreibt auch noch Folgendes. Genau. Der Osnabrücker Nuklearklau. Helfer weiß, wie es lief. Man braucht Hilfe von oben, um an das Zeug zu kommen. Vlad macht sich diesen wunden Punkt in der Nuklearsicherheit zunutze und holt sich Hilfe von oben. Durch seine Balkankontakte hat er beste Verbindungen zu ein paar angrenzenden Schurkenstaaten und zu dunklen Gestalten, die sich nach nuklearem Material sehnen. Über die Särge der serbisch-orthodoxen Gemeinde wird die Nuklearware zunächst nach Serbien und dann in die weite Welt verbracht. Leixenrings Strahlenunfall war wohl ein klares Zeichen. Behalte diese Gedanken besser für dich. Mhm. Warum hat er dann keinen Polizeischutz verlangt? Uns nicht schon früher informiert? Er wollte sein Schnüfflerwissen zu Geld machen. Mhm. Vermuten wir. Bei Geheimdiensten oder bei Piare selbst. Scheint ja brandgefährlich zu sein, diese Hilfe von oben. Was meint er damit? Wir sind an der Sache dran, Chef. Ja. Bisher wissen wir nur, dass es vor ein paar Tagen im Umfeld des Kernkraftwerks Emsland einen Stromausfall gegeben hat. Mhm. Auf der anderen Straßenseite nämlich, wo sich eine Brennelemente-Fertigungsanlage befindet. Mhm. Spuckhövel hat dort einen Informanten auftreiben können. Der sagt, die Firma bereitet gerade eine Presseerklärung zu dem Vorfall vor. Wir müssen handeln, Herr Witkowski. Ja. Mein Informant ist seit gestern nicht mehr erreichbar. Ha. Ja, vielleicht nach Belgrad verreist, in einen Sarg. Wenn schon alle dicht machen. Warum nicht Helfer selbst ausquetschen? Hm? Wir müssen herausfinden, wie es geklaut werden konnte, um zu wissen, wo das nukleare Zeug fehlt. Gut, ich nehme die Witwe von dem Komponisten, die hat mich auf heute vertröstet. Spockhöfe findet Dirk Felsenschneider und knöpft sich Vladan Piade vor. Und Busse. Sie gehen verdeckt zu dieser Kommune im Osnabrücker Land. Okay. Moment. Ja? Mhm. Ich verstehe. Schlechte Nachrichten, Kinder. Leixenring wurde soeben aus einem Altkleidercontainer in der Nähe seines Hauses gezogen. Was? Ja, erstickt. Oh. L. beobachtet. Notiert in seinen Blog. Els Stimme aus dem Off. 2.15.16 Uhr. Serbisch-Orthodoxe Kirche. Stadtteil Eversburg. H. und R. sitzen opferbereit im Transporter. Musik. Schnitt. Aufbahrungshalle der Gemeinde. Der Leichnam des Komponisten Dragomir Josic. Schwenk auf einen kunstvoll bemalten Holzsarg. Vlad betritt das Bild. Wuchtet die beiden toten Zöllner in den schönen Holzsarg, den H. und R. geliefert haben. Schnitt. Isabella betritt die Aufbahrungshalle mit gezückter Pistole. Vlad flieht in das Innere der Kirche. Wird vor der prachtvollen Ikonenwand von Isabella verhaftet. Schnitt. Ende des Films. Frau Josic, es tut mir leid. Wir konnten noch nicht herausfinden, wo der Leichnam Ihres Gatten verblieben ist. Ja? Aber vielleicht liegt die Antwort näher, als Sie vermuten. Ja, ich lese Ihnen mal kurz vor hier. 2.05.15.30 Uhr. Serbisch-Orthodoxe Kirche. Stadtteil Eversburg. H. und R. steigen aus einem Transporter von Felsenschneider und Söhne. H. öffnet die Heckklappe. Ein Holzsarg ist zu sehen. Ja, meine Schwester Roxandra hat den Sarg für Dragomir aus Serbien besorgt. Von einem sehr angesehenen Sargbauer in Kragujevac. Zusammen mit Dirk Felsenschneider, einem Transportunternehmer. Mhm. Ein herzensguter Mensch. Aber Ihr Cousin, den Sie wohl auch für herzensgut halten, wollte doch unbedingt der Totenwäscher der serbisch-orthodoxen Gemeinde werden. Mhm. Ja? Und schon verschwindet ihr Gemahl und zwei von unseren Zöllnern liegen tot in seinem schönen Sarg. Vladan, was soll er getan haben? Die Zöllner waren verstrahlt, wie wir wissen. Und wissen Sie, was ich glaube? Dieser Sarg sollte für den Transport ganz anderer Sachen benutzt werden. Ihr Mann nahm dann nur den Platz weg, den Herr Piade für andere Sachen brauchte. Mensch. Wo ist der Körper meines Mannes? Also nun spielen Sie doch nicht die trauernde Witwe. Was wissen Sie? Vladan hatte Dragomir und mich vor vielen Jahren bedroht, während der Jugoslawienkriege. Mein Mann hatte damals eine Symphonie komponiert, die zur Versöhnung zwischen Serben, Kroaten und Bosnien beitragen sollte. Und Vladan, ein glühender serbischer Nationalist, hat die Uraufführung dieses Werks in Belgrad verhindern können. Oh. Die jugoslawische Sinfonie ist in Serbien noch nie gespielt worden. Schade, aber mehr haben Sie mir über Vlad nicht zu sagen? Ist Ihnen die Familienehre der Piade so wichtig? Wissen Sie überhaupt, warum diese serbisch-orthodoxe Kirche in Osnabrück steht? Glauben Sie nicht, dass Sie meine Gefühle verletzen, wenn Sie mich und alle Serben dauernd mit organisierter Kriminalität in Verbindung bringen? Andrijana Josic weiß wirklich nichts. Warum haben die Serben überhaupt so eine prächtige Kirche in Osnabrück? Stinkt es nicht nach Geldwäsche? Ach, das hat schon seine historischen Gründe. Und die wären? Für genau diesen Fall habe ich einen Link auf meinem Computer gespeichert. Oh nein. Ich zitiere. Von 1941 bis zum Kriegsende lebten 5000 jugoslawische Offiziere und Generäle, die meisten davon Serben, im Stadtteil Eversburg in einem Kriegsgefangenenlager. Fast alle von ihnen blieben nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Osnabrück, da ihnen im Heimatland unter den Kommunisten erneut die Verfolgung drohte. Die serbisch-orthodoxe Kirche wurde ganz in der Nähe ihres ehemaligen Lagers erbaut. Aha. Danke für diesen erhellenden Exkurs. Sehr gern. Jetzt mal zurück zur Sache. Ich glaube, Ladan Pijade ist leider der einzige böse Bube dieser Gemeinde. Irgendwo hier im maroden Osnabrücker Hafen lagern womöglich Brennstäbe aus einem deutschen Kernkraftwerk. Eine Lagerhalle von Balkantransport liegt gleich hinter dem Clubhaus des Blutdrachen-MC. Irgendwo da werden die serbischen Särge mit illegaler Fracht beladen. Müssten wir nicht langsam wirklich die übergeordneten Stellen informieren, Herr Bitkowski? Ich sag euch doch, das würde zu viel Staub in der Stadt aufwirbeln. Und wir wissen nicht, wer da alles mit drin steckt. Fang mit dem schwächsten Glied an, also mit Dirk Felsenschneider, dann der Reihe nach Vladan und Helfer. So, Tschüssikowski. Sprach's und verschwand. Es bleibt dabei, Frau Busse. Sie müssen zu den Antis gehen. Wo finde ich die? In Ägypten. Bisschen weit weg. Wäre das nicht was für Sie? Eine Dienstreise in den Süden? Nein, Ägypten liegt im Osnabrücker Land. Gemeinde Neunkirchen, Ortsteil Lintern, Bauernschaft Ägypten. Es wird Ihnen gefallen. Aber erst besuchen Sie zusammen mit mir als Ihrem Aufpasser noch einmal diesen Blutdrachen-MC. Na geil. Herr Pijade, hätten Sie noch einmal Zeit für uns? Schau an, das Mädchen von der Polizei. Und es hat Verstärkung mitgebracht. Muss ich mich diesmal fürchten? Zwei Bullaugenfenster warfen spärliches Licht in das verrauchte Clubhaus der Blutdrachen. Raymond trat entspannt an eines der Fenster und ließ seinen Blick über die Gegend schweifen. Da lag der öde Osnabrücker Hafen im Mittagsregen. Nur wenige Schiffe steuerten ihn an, dafür jede Menge dubioser Gestalten, wie dieser Vlad. Er musste den Rockerboss nun ganz langsam weichkochen. Oh, wow! Ihr Geigerzähler piepst ja ganz schön wild herum. Ja. Das ist nur das alte Gestein hier. Leicht radioaktiv, kommt ganz natürlich vor. Ja, natürlich. Wo strahlt es denn hier? Bleiben Sie stehen, Spackhöfel. Das überlassen wir den Kollegen vom Katastrophenschutz. Los, raus hier. Raymond erhöhte den Druck und erzählte frei heraus seine Vermutung. Das Felsenschneider und er Leixenring gerne in ihre Nuklearklaubande hatten aufnehmen wollen. Ein erfahrener Schnüffler war doch immer gut zu gebrauchen. Aber dann hatte sich der in diesen Lagerhallen an irgendwas verschnüffelt. So, Herr Leixenring hat also herausgefunden, was Herr Felsenschneider und ich hier lagern. Ne? Da haben Sie es. Särge. Dutzende serbische Särge. Oh. Und wir dachten, Sie hätten im großen Stil nukleares Material aus dem Kernkraftwerk Emsland entwendet. Bekloppt. Wie man sich doch täuschen kann. Nur weil zwei Zöllner auf ungewöhnliche Weise sterben. Ja, wir dachten, Sie würden hier Brennstäbe in diese Särge umladen und dann gewinnbringend verschiffen. Die ganze Welt leckt sich doch die Finger nach nuklearem Material. Ihr Haus am vornehmen Westerberg, Ihren Porsche, das können wir Ihnen alles wegnehmen. Ja. Wenn Sie allerdings über den Nuklearklau auspacken, wird sich das strafmildernd auswirken. Wegnehmen? Wieso denn wegnehmen? Schauen wir mal, was eine gründliche Durchsuchung gegeben wird. Kommen Sie, Frau Busse. Prilave, bitange. Was habt ihr mir zu beichten, Kinders? Mensch, diese Nummer ohne das SEK durchzuziehen. Den Fall nicht umgehend ans LKA weiterzugeben. Aber Chef! Der Katastrophenschutz hat zusammen mit unseren Spezialisten einen schwerwiegenden Nukleardiebstahl aufgedeckt. Ja. 8 Zylinder aus Stahl, Brennstäbe, Herkunft noch unbekannt. Im Kernkraftwerk Emsland wird nichts vermisst, auch in keinem anderen deutschen AKW. Ja gut. Leider können wir Pijade seine Mittäterschaft nicht nachweisen. Gestehen wird er nicht. Mensch, machen Sie endlich Ihre Hausaufgaben. Ja. Wo steckt dieser Felsenschneider? Frau Busse. Sie sehen sich sofort bei Helfer und seinen Antis um. Ja. Was hat dieser Typ mit der ganzen Sache zu tun? Wie war die Nacht in Ägypten, Frau Busse? Guten Morgen. Diese Antis spinnen total. Irgendwelche Hinweise auf Kernkraft? Diese Kälte. Können Sie mir mit der neuen Polizeidrohne vielleicht ein paar dicke Pullover über Ägypten abwerfen? Ja, die kalte Sophie hält, was sie verspricht. Verdammt. Hoffentlich kann Helfer uns erklären, wie diese Bande an die Brennstäbe gelangt ist. Unser Kronzeuge sollte doch Dirk Felsenschneider sein. Hat man den inzwischen gefunden? Ja, leider tot. Was? Heute Nacht bei einem Saunabrand in seiner Wohnung. Er hätte nicht zurückkommen sollen. Jetzt müssen Sie die Welt retten. Ich gebe mein Bestes. Ah, er kommt. Schwester? Ja? Weißt du nicht, dass wir keine Mobiltelefone bei uns erlauben? Strahlung in jeglicher Form ist schädlich. Wir könnten Strahlung im großen Stil sabotieren. Bruder, ich kenne einen Mann, der behauptet, er könne in das Kernkraftwerk Emsland hineinkommen. Ach. Ist ein Spinner. In ein Kernkraftwerk, da kommst du nicht rein. Die Druckschleusen vor dem Kühlbecken, in denen dein Gesicht gescannt wird, die Kameras der Europäischen Atomgemeinschaft, das ist strengstens bewacht. Kein Weg. Gar keiner? Schade. Ja, aber mit der Hilfe von oben. Kommst du rein, Schwester? Schon einmal von Renegade gehört? Nein. Dazu brauchst du aber einen Pilotenschein. Jetzt geh zu Petra und lass dir zeigen, wie wir das Brot backen. Ja? Alle sollen satt werden beim Fest des Donau heute Nacht. Jawohl, Bruder. Hilfe von oben, sagte Helfer. Erinnern Sie sich an die Notiz von Leixenring? 17 Uhr, ich komme am Kernkraftwerk. Ich komme am Kernkraftwerk Emsland an. Außenzaun. Betreten verboten. Was meint H. nur mit seinem Hinweis, man käme mit Hilfe von oben dort rein? Renegade, sagt der Helfer noch. Ich glaube, wir wissen, was er meinte, Herr Witkowski. Nämlich Renegade-Alarm. Er wurde in der internationalen Luftfahrt nach 9-11 eingeführt. Hm? Der Pilot eines Verkehrsflugzeuges gibt den Code für eine Flugzeugentführung ein. Hm. Und sofort werden in allen Kernkraftwerken im Umkreis von 500 Kilometern die Mitarbeiter aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Ach. Nach einer halben Stunde kehren sie zurück an ihren Arbeitsplatz. So, vor 2 Wochen gab es einen Renegade-Alarm im Kernkraftwerk Emsland. Wurde nicht an die große Glocke gehängt. Man will die Bevölkerung ja nicht verunsichern. Das ist die Hilfe von oben, die Helfer meinte. Ja. Und was in dieser halben Stunde am Boden geschieht, weiß keiner so richtig. Ach, da sind die also rein, während des Fliegeralarms. Vermutlich. Diesen Renegade-Alarm gab es in Deutschland seit 2010 7 Mal. Platz Bande brauchte nur einen geschmierten Verkehrspiloten. Aha. Das Kernkraftwerk Emsland ist schwer bewacht. Aber direkt gegenüber von dem AKW werden Brennstäbe hergestellt, das habe ich ja schon erwähnt. Mit Uran aus Nigeria für den weltweiten Export. Es ist die einzige Brennelemente-Fertigungsanlage in Deutschland. Moment. Und da gab es doch diesen Stromausfall, von dem Spockhöfels Informant berichtet hat. Genau. Auch dort gibt es Kameras der Europäischen Atomgemeinschaft. Wie gut, dass die Bande auf der entsprechenden Straßenseite einen kompletten Stromausfall provozieren konnte. Allerdings nur in dem einfachen Stromkreis, an dem die Kameras hängen. Die nukleare Infrastruktur war nicht bedroht. Aha. Ja, man ringt sich in der Firma gerade zu dem Eingeständnis durch, dass es einen Einbruch in die Halle mit den fertiggestellten Brennstäben gegeben hat. Und dass jemand aus der Firma sein Wissen über den Stromkreis an die Bande verkauft haben muss. Aha. Ja, die Aktien könnten sinken. Und deshalb ist uns niemand beigesprungen oder reingegrätscht. Mhm. In unserer schönen neuen Welt darf es so etwas wie Einbrüche in Nuklearfabriken einfach nicht geben. Die Entscheider da oben wissen längst von dem Klau und machen sich die ganze Zeit in die Hosen. Das alles ist nur aufgeflogen wegen der beiden Zöllner, die in den Lagerhallen rumgeschnüffelt haben und liquidiert werden mussten. Weil Vlad plötzlich Platz gebraucht hat im Sarg des Mannes seiner Cousine. Da sollte ja eigentlich die nukleare Ware rein. Junge, Junge, gutes Passspiel. Gute Raumaufteilung. Ja, danke. Kompliment. Der Fall scheint gelöst. Ja? Aber den Hauptverdächtigen müssen wir morgen leider wieder auf freien Fuß setzen, Mensch. Versuchen wir es doch über die Familienschiene. Hm? Roxandra. Seine Cousine. Ich rede mit ihr. Und Kollegen. Auch wenn die Fiesen mal übermächtig sind. Niemals aufgeben. Gleich wieder ran an den nächsten Ball. Danke. So, und jetzt ab, Leute. Rüber zu den Schnittchen. Raymond trug seinen allerbesten Anzug. Eine passende dunkelblaue Krawatte und teure italienische Schuhe. Hier. Am Osnabrücker Robbenbruchsee, bei einer kleinen Landpartie, wollte er Radomila zur Aussage gegen ihren Cousin bewegen. Ganz Kavalier überreichte er der schönen Serbin einen üppigen Blumenstrauß und schwieg und sah sie nur an mit seinen klugen blauen Augen. Und sie öffnete sich ihm. Und, Roxandra? Zuerst wollte Vlad die Brennstäbe über den Osnabrücker Hafen ins Ausland verschiffen. Aber das wäre aufgefallen. Dort legt nur alle 3 Tage ein Schiff an. Also wählt er den Landweg. Bis Ungarn bleibt die Ware im Schengen-Raum. Zöllner hier in Deutschland schmieren, Grenze dort in Ungarn, dann Serbien. Und dort steht die ganze Welt offen. Über Montenegro und seine Mittelmeerhäfen. Er sagte mir nicht, dass er Dragomirs Sarg dafür nehmen wollte. Oder wer seine Abnehmer sind. Aber er prate von mir mit dem Renegade-Alarm herum. Dass sie einen Verkehrspiloten dafür bezahlt hatten, ihn auszulösen. Er sagte, und das ist ein Bogazestro. Was? Cousine, dann bin ich reich. Und du kannst überall auf der Welt bei mir sein. Ja. Ja. Kakavolosch. Er hat sich an mich rangeschmissen. Hat mir als Einziger die Geschichte vom Nuklearklau erzählt, um mir zu imponieren. Ich sollte ihn küssen. Berühren. Heiraten. Und Uwe? Ja. Mein Mann musste ja allem nachschnüffeln. Was Vlad von mir wollte, fand er nicht heraus. Aber das Zeug in den Lagerhallen. Ich werde sofortigen Polizeischutz für Sie anweisen, Frau Leixenring. Mit diesem Wissen ist Ihr Leben gefährdet. Verstehe? Nicht nötig. Sie glauben doch nicht, dass ich das vor Gericht wiederholen werde. Nikako. So, hier ist mein Abschiedsgeschenk für Sie. Oh. Eine CD von Jelena Karleuša. Tubo Folk. Serbische Sängerin. Könnte Ihnen gefallen. Vielen Dank. Schauen Sie mal bei Gelegenheit in Ihren Notizblock. Dort steht meine letzte Frage zu unserem Fall. Und die ist für Sie. Oh, danke. Als Trost dafür, dass mein Drehbuch fertig und so gut wie verkauft ist. Eine Narzisse. Was steht hier? Beim nächsten strahlenden Wetter baden am Alfsee? Abgemacht, Mareike. Und nun? Ja, was nun? Ja. Um Vladan zu überführen, können wir nur weiter versuchen, Roxandra zu einer Aussage gegen ihren Cousin zu bewegen. Ja. Die sie angeblich bei Ihnen schon mal getätigt hat. Ja? Kaum zu glauben, was Sie mir heute von Frau Jurcic erzählt haben. Da setzt sie sich ans Klavier, um für ein Konzert in Belgrad zu üben, und plötzlich steht da eine Urne auf dem Klavier. Mit der Asche ihres Mannes. Letzter Gruß von Vlad. Er brauchte ja nur seinen Sarg. Herr Kommissar Witkowski? Chef! Hm? Was hätten Sie im Ernstfall gemacht? Bei einem Gau an der Kalten Sophie. Als allerletzte Sache in Ihrem Leben. Oh. Noch einmal zur Bremer Brücke gehen. Zum VfL. Kalte Sophie. Hörspiel von Jan Decker. Die Rollen und ihre Darsteller: Raimund Spockhöfel, Raphael Stachowiak, Mareike Busse, Lisa Hirdina, Michael Witkowski, Michael Wittenborn, Uwe Leixenring, Charlie Hübner, Roxandra Leixenring, Anna Keresovic, Vladan Pijade, Wladimir Pavic, Peter Helfer, Hans Löw und Andriana Josic, Lina Gafert. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Sabine Kaufmann. Regieassistenz: Anne Abendroth. Regie: Alexander Schumacher. Dramaturgie: Christiane Ohaus. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2019.